Der traditionell starke Rückhalt der katholischen Kirche in der polnischen Gesellschaft resultiert nicht zuletzt aus der Rolle, die diese Kirche in Zeiten von Okkupation und Fremdherrschaft gespielt hat. Ihre kompromisslose Haltung während der nationalsozialistischen Besatzung bezahlten 3000 Geistliche, über 20% des Klerus, mit dem eigenen Leben. Zu Zeiten der kommunistischen Volksrepublik konnte sich die katholische Kirche als mehr oder minder starke Gegenmacht zum Einparteienstaat profilieren und erreichte in dieser Rolle die Mehrheit der Bevölkerung. Entscheidenden Auftrieb erhielten die Katholiken 1978 mit der Wahl des polnischen Kardinals Karol Wojtyła zum Papst. Die 1980 von Arbeitern und Intellektuellen ins Leben gerufene Solidarność-Opposition bezog ihre Stärke vor allem auch aus der Tatsache, dass sich ihre Ziele mit denen des Oberhaupts der katholischen Kirche im Einklang befanden. Nach 1989 versuchten die polnischen Bischöfe, zunächst alle Fragen des Lebens in der jungen Demokratie mitzubestimmen. Erst allmählich übten sie größere politische Zurückhaltung und konzentrierten sich stärker auf unmittelbare Fragen des Glaubens. Aber das, was für die Mehrheit unter den polnischen Bischöfen galt, wurde keineswegs von allen Teilen der Kirche nachvollzogen. Im Gegenteil. Seit den 90er Jahren artikulierte sich zugleich ein eminent politischer, von nationalklerikalen Vorstellungen und fremdenfeindlichen Stereotypen beherrschter Katholizismus. Das Zentrum bildete dabei Radio Maria, der Radiosender des Turner Redemptoristenpaters Tadeusz Rydzyk. Rydzyk, der mittlerweile auch über einen Fernsehsender verfügt, zieht unermüdlich über die polnische Linke, aber auch über liberale Christen her und erreicht damit ein Millionenpublikum, insbesondere in der älteren Generation und auf dem Lande. Der politische Erfolg der Brüder Kaczynski und ihrer nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit wäre ohne die tatkräftige Unterstützung von Radio Maria kaum denkbar gewesen.